Schinderhannes. Hörspiel in drei Teilen von Gerd Fuchs. Musik Peter Zwetkow. Regie Hartmut Kirste. Dritter und letzter Teil. Mainz 1801. Der neue Generalkommissar Jambon hat den Sekretär des Gerichtspräsidenten Rebmann engagiert, um einen Spitzel in die Nähe des Schinderhannes zu bringen. Veit, wegen seiner republikanischen Ambitionen mit dem Vater, Baron von Falk, zerstritten, war bei Rebmann wohl gelitten, bis die offenkundige Sympathie seiner Frau für den jungen Mann einen Skandal provoziert. Veit, auf dem Weg in die Hunsrücker Wälder, flieht so zugleich die Folgen einer delikaten Situation und erweist sich auch bei seiner heimlichen Mission als dilettantischer Schwärmer. Wohl trifft er auf Schinderhannes, aber statt ihn der Polizei zu denunzieren, lässt er sich auf eine vage Freundschaft mit dem Räuber ein. Jambon in Mainz hat so keine Fahndungserfolge nach Paris zu melden, stattdessen beschwert sich dort der brave Kommissar Becker über ihn. Es kursieren Gerüchte im Erthaler Hof und in den Dörfern des Hunsrück, während Veit als Geisel des Schinderhannes zum Zeugen seiner Überfälle wird.